1 Live Talk Radio. 0800 220 50 50. Domian. Im WDR Fernsehen und in 1 Live. 0800 220 50 50. So, liebe Leute, schon wieder ist Wochenanfang. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Schön, dass ihr da seid. Wir sind auch da, wie ihr seht. Und wir starten wie immer mit einer freien Themennacht diese Woche. Wer also gerne mit mir sprechen möchte, 0800 220 50 50, die kostenfreie Nummer für euch. Oder mailt uns domian@wdr.de. Meine erste Anruferin heute Nacht heißt Desiree. Und ist 29 Jahre alt. Schönen guten Morgen. Ja, schönen guten Morgen, Domian. Desiree, schönen guten Morgen. Hallo. Also ich gucke deine Sendung schon ziemlich lange. Aha. Und ich möchte mal sagen, ich rufe eigentlich an, weil ich habe letztens bei dem Thema Rotlicht angerufen. Ja. Ja, und ich wollte mal sagen, dass es auch gut enden kann. Ich bin ein bisschen heiser, Entschuldigung. Ich höre schon. Hast du Schweinegrippe? Ja, bitte? Hast du Schweinegrippe? Nee, ich war auf dem Konzert ein bisschen länger mit der Lunge. Wie, heute Abend? Ja, ich war bei Xavier Naidoo heute. Ah. Mhm. Wo war das? AOL Arena in Hamburg. Ja. Sehr gut. So, ich wollte einfach mal sagen, ich habe deine Sendung verfolge ich ja sehr, sehr oft. Und das eine Thema, ich weiß gar nicht mehr, welches das war. Also du hast ja sehr, sehr viele Leute, die sich anrufen, die immer nur so Negatives erzählen, wie schlecht es ihnen geht und. Mhm. Und ich wollte einfach mal erzählen, dass es auch, wenn es einem schlecht geht, dass es auch gut enden kann, wenn man was dran ändert. Erzähl mal. Also in deinem Fall war das so offensichtlich. Ja, ganz genau. Ja. Also ich habe vor 8 Jahren angefangen mit der Prostitution. Ja. Und ich wollte das eigentlich nur ein Jahr machen, weil ich sehr viele Schulden hatte. Mhm. Bin dann natürlich an so einen blöden Zuhälter geraten. Kurze Zwischenfrage, wie viele Schulden hattest du? Oh, viele. Ich glaube, es waren so 20.000, 25.000. Die habe ich immer noch. Also ich bin jetzt erst am Abzahlen. Okay, erzähl mal weiter. Ich war sehr, sehr lange mit demjenigen zusammen. Mhm. Und ich wollte es eigentlich nur ein Jahr machen. Und dann bin ich hängen geblieben. Und dann fing es so an, dass er zu mir gesagt hat, okay, dann kriege ich nur 20 Euro davon ab. Aber wie das denn so ist, also muss ich ja nicht weiter erzählen, ne? Moment. Die Zuhälter machen, die brauchen Geld. Oder ja, ist aber interessant mal zu hören. Das heißt, du hast wie viel verdient? Also ich habe am Anfang habe ich wenig verdient. Wenn er sagt, du kriegst nur 20 Euro ab, von was hast du von 120 Euro 20 Euro. Achso, von 120 nur 20. Ja. Ja, ist nicht viel. Bitte? Und es ist nicht viel und den Rest hat der Kerl eingesteckt. Ja, genau. Ja. So. Ja. Und wie ging es weiter? Auf jeden Fall bin ich da mit ihm zusammengekommen, also fest. Ich dachte natürlich, ja, er liebt mich, ich bin seine Hauptfrau und. Jetzt kann ich sagen Hauptfrau, weil früher, da war ich noch ziemlich jung, guck mal, ich bin jetzt 29, das war vor 8 Jahren. Mhm. Na, auf jeden Fall lief das dann daraus hinaus, dass er das ganze Geld abgenommen hat, wirklich alles. Alles? Alles, was ich verdient habe, ob ich jetzt bei jemandem eine Woche war oder nicht. Und sehr viel Gewalt, sehr, sehr viel. Das heißt, du bist von dem auch geschlagen worden? Ja, ich war ein paar Mal im Krankenhaus, Psychiatrie, also das volle Programm. Wie viele Jahre ging das so, dass er Gewalt ausgeübt hat und dir auch das ganze Geld weggenommen hat? 5,5 Jahre. 5,5 Jahre? Ja, ich weiß, ich bin bescheuert, aber weißt du was, Domian, das Positive daran ist einfach, ich habe daraus gelernt und ich kann jetzt den Frauen, deswegen rufe ich dich an. Mhm. Ich möchte den Frauen einfach sagen, seid nicht so naiv, Und guckt einfach nach vorne und trennt euch von so einen Männern, wirklich. Desiree, du bist jetzt ganz raus aus dem Gewerbe. Nein. Nein? Nein, bin ich nicht. Ich mache das jetzt für mich alleine. Ach so, ich hatte jetzt gedacht, du wärst jetzt mittlerweile ganz nein, raus. Nein, das geht, guck mal, mir geht's dabei gut, wirklich. Das Problem ist einfach nur, ich habe damit ein Problem, dass die Frauen einfach nicht einsehen oder das einfach nicht checken, wenn die Männer sie ausbeuten und wenn Frauen geschlagen werden. Wie hast du es denn geschafft, nach diesen 5 Jahren dann aus dieser Gefangenschaft von diesem Typ rauszukommen? Das Gute war einfach, ich kenne seine Familie sehr gut. Er hat mich immer vorgestellt als seine feste Freundin. Mhm. Seine Familie hat mich geliebt. Seine Mutter ist Polizistin. Ich weiß, ist witzig, ist aber so. Das ist ja voll. Wie? Und die wusste Bescheid, was ihr Nein, so? Nein. Wusste keiner Bescheid von seiner Familie. Mhm. Also hätte er gar nicht zum Beispiel irgendwie mich. Ja, er hätte mich gar nicht irgendwie bedrohen können, weil ich seine Familie einfach so gut kannte. Mhm. Die haben mich geliebt, die wissen auch nicht, was er macht. Und dann ging das ganz einfach, die Loslösung ging ganz einfach. Nein, es ging nicht ganz einfach. Natürlich hat er dann immer noch versucht, weil er ja gemerkt hat, ich verdiene weiterhin Geld, hat er natürlich immer versucht, mich noch wieder rumzukriegen und Mensch, ich liebe dich doch noch und bla bla. Mhm. Und er hat jetzt auch eine neue Freundin, also die für ihn arbeiten geht. Und die tut mir so leid, um ihn ehrlich. Weil die wird jetzt das alles durchmachen, was ich durchgemacht habe, ne? Ja. Was hast du denn, warum, was hast du für dich für eine Erklärung? Warum hast du das so viele Jahre ausgehalten? Ja, ich hab immer Angst gehabt, alleine zu sein. Und ich hatte sehr, sehr wenig Selbstbewusstsein. Ich war auch in psychiatrischer Behandlung wirklich jetzt. Ich war auch wirklich dreimal in der Psychiatrie und alles. Mhm. Aber ich denke mal, so mit dem Alter wird man auch reifer. Mhm. Und jetzt lache ich darüber. Ich lache nicht darüber, ich bin aber froh, dass ich das alles mitgemacht habe. Mhm. Weil jetzt sage ich so, hätte ich das nicht alles mitgemacht und alles, dann wäre ich heute noch so naiv gewesen. Ich war naiv, ich war jung. Das heißt, diese Erfahrung hat dich auch gestärkt? Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Als du dich dann von ihm hast angefangen zu lösen, gab es auch nochmal Gewalt, dass er dir gedroht hat, wenn du nicht weitermachst und nicht bei mir bleibst, schlage ich dich zusammen oder so? Ja, er hat mich einmal, ich habe den Laden angefangen, den kannte er schon, da hat er mich einmal reingesteckt gehabt. Und da ist er natürlich ein paar Mal aufgetreten. Und aber das hat er ganz schnell sein lassen, weil ich habe einfach viel zu viel von ihm in der Hand. Und da hat er Angst gehabt und dann hat er dich in Ruhe gelassen. Ja, nicht sofort, ne? Also er hat mich nicht mehr geschlagen und alles. Dann hat er das natürlich versucht, so auf die Liebemasche zu machen, Mensch. Und ich vermisse dich und aber und, du ne? bist nicht wieder darauf reingefallen? Nee. Hast du heute noch Kontakt zu diesem Mann? Nee, habe ich nicht mehr. Aber auch erst seit 3 Wochen. Seit 3 Wochen lässt er mich erst in Ruhe. Wie? Weißt du, seit 3 Wochen jetzt erst? Ja, weißt du warum? Weil seine Freundin, die jetzt für ihn arbeiten geht, die kenne ich. Mhm. So, und ich habe zu ihm gesagt, Mensch, hör auf damit, weil das geht nicht so weiter. Guck mal, ich hab zu ihm gesagt, wenn sie wüsste, dass du zu mir kommst, wenn sie gerade einen Kunden hat für eine Stunde. Mhm. Ne? Also er ist ein riesengroßes Arschloch, wirklich. Und das war ziemlich schwer, ganz ehrlich. Aber ja, wie kommt denn das, dass du jetzt seit 3 Wochen keinen Kontakt mehr hast? Das verstehe ich nicht. Ja, weil ich habe ihm gesagt, dass ich ihn damit ruhe, dass ich dann wirklich seine Familie mal anrufe, seine Mutti und so. Ach so. Mhm. Ja, und deswegen. Aber dieses Mädel arbeitet weiter für ihn. Bitte? Dieses Mädel arbeitet weiter für ihn. Er hat wieder ein Mädel dazu bekommen, dass sie. Die hat angefangen mit Arbeiten. Ja. Wie arbeitest du jetzt im Moment, Desiree? Ja. Nee, wie? Ach so, Moment. Wie arbeitest du jetzt? Ja, ich arbeite. Ich habe ein privates Apartment gemietet. Achso, da bist du dein eigener Chef? Ja, ganz genau. Mhm. Und ich mache das so. Guck mal, heute war ich ja, wie gesagt, auf dem Konzert und alles. Ich habe das Geld, was ich jetzt verdiene, das ist meins. Das ist deins. Mhm. Das ist meins. Ja. Da kriegt keiner was von ab. Und na klar ist der Job nicht einfach. Aber wenn ich das jetzt richtig gerechnet habe, arbeitest du dann ja schon jetzt doch seit einiger Zeit alleine? Ja, natürlich arbeite ich seit einiger Zeit. Mit dann, dem? Dann wundert es mich, dass du immer noch diese 25.000 oder 20.000 Euro Schulden hast. Ja. Wie kommt das? Lebst du doch auf großem... Weil ich jetzt 25.000 Euro noch Schulden habe. Ja, aber ja, am Anfang war das natürlich so, dass ich noch so naiv war. Und dann kam ich sag immer Schläger zu ihm, weil Ex-Freunde sind immer doof. Am Anfang hat er das immer noch geschafft, dass er bei mir vorbeigekommen ist und kannst du mir nicht mal ein bisschen Geld geben. Ich merke schon, die Loslösung hat sehr lange gedauert. Ja, sehr lange. Jetzt aber kannst du sagen, definitiv, du bist ihn los. Hundertprozentig. Ja. Arbeitest seit 8 Jahren in dem... Ja. Wie? 8 Jahren im Gewerbe. Mhm. Genau. Und hast du so eine Vorstellung, wie lange du noch drin sein willst? Oder gibt es Ausstiegsszenarien schon? Ja, ich will auf jeden Fall nur noch 2 bis 3 Jahre arbeiten. Mhm. Und dann, was danach machen? Also ich möchte auf jeden Fall, möchte ich hier weg, wirklich. Weil hier habe ich so viel scheiß Erlebnisse hinter mir. Und was sind deine Pläne danach? Ich möchte unbedingt auswandern. Ach so. Und ich möchte den Mädchen auch... Wie gesagt, ich möchte den Mädchen Mut geben, dass sie sich von den Frauen, von den Männern trennen. Ja. Und mein Ziel ist einfach halt, dass ich auswandere, wirklich. Und dann? Wohin willst du auswandern? Ich weiß es noch nicht ganz genau. Keine konkreten Pläne? Nee, ich bin viel am Reisen jetzt. Ja. Jetzt kann ich. Ja. Man darf das ja nicht überstürzen. Desiree, ja. Dann wünsche ich dir, dass du deine Lebensplanung so verwirklichen kannst auch. Ja. Und dass du so irgendwann dann... Ich wollte mir dann, nur Mut machen. Ja, genau. Finde ich auch völlig in Ordnung. Also du hast schlimme Zeiten hinter dir und jetzt geht's bergauf. Und irgendwann kannst du deinen ganzen großen Traum vielleicht sogar verwirklichen. Ja, genau. Schön, dass du angerufen hast. Ja, ich danke dir. Alles auch Gute. Ja, wünsche ich dir auch. Desiree, ne? Ciao. Tschüss. So, ihr lieben, ihr aufmerksamen Zuschauer, das betrifft jetzt nur die Zuschauer, ihr werdet gemerkt haben, dass die Adventszeit Einzug gehalten hat, auch bei uns, denn, wie alle Jahre wieder, seit vielen, vielen, vielen Jahren, steht hier unser kleiner Schneemann mit rote Haube, erkläre ich für die Radiozuhörer, mit roter Mütze und einer gar lustigen Karottennase und dann auch noch roten Handschuhen. Das ist schöne Tradition seit vielen Jahren. Ich weiß gar nicht, wie lange wir den schon hier hingestellt haben. Der kleine Schneemann steht das ganze Jahr über im Schrank und immer ab dem ersten Advent wird er rausgestellt und bleibt hier stehen, bis wir in die Weihnachtspause dann gehen. So, 0800 220 5050. Ich begrüße sehr herzlich Alain. Alain, stimmt das? Alain, ja. Alain, war richtig. 37. Ja. Ein Mann. Ja, guten Morgen. Bitte? Guten Morgen. Guten Morgen? Guten Morgen. Guten Morgen. Hallo, Herr Domian. Guten Morgen. Ja. Guten Morgen, Alain. Um was geht's bei dir? Ja, ich wollte mich einfach nur mal so ein bisschen äußern. Ich habe 2 Jahre in einer Beziehung gelebt. Mhm. Bin in der Beziehung ziemlich heftig geschlagen worden. Von deiner Frau? Ne, Frau nicht, Freundin. Na gut. Von deiner Freundin? Ja. Bist du heftig geschlagen worden? Ja. Wie heftig? Und zuletzt hat sie mich vor 4 Monaten so ja noch rausgeworfen. Hm. Wie oft bist du denn in diesen 2 Jahren von deiner Freundin geschlagen worden? Also am Anfang war ja wirklich alles wunderschön. Also war ja nicht von Anfang an so. Also nach einem Jahr habe ich empfunden, dass sie auch ihr wahres Gesicht gezeigt hat. Mhm. Das hat am Anfang war das nur so ein bisschen, habe ich mal so einige Knall bekommen, wenn sie sich aufgeregt hat. Doch am Ende war es echt schon heftig, dass wir schon eine Polizei zu Hause hatten. Was heißt heftig? Ja, gewürgt. Gewürgt? Mir sich geschlagen, getreten, mit einem Messer auf mich zugegangen. Also war schon alles ziemlich heftig dabei. Wie hast du dann darauf reagiert, wenn sie das gemacht hat? Also, eigentlich gar nicht. Also ich habe, weil ich wusste von ihrer Vergangenheit, sie hatte immer viel Stress im Leben gehabt. Mhm. Und sie hatte schwer mit der Familie, keiner stand zu ihr. Mhm. Und ich habe sie auch im Endeffekt wirklich geliebt. Also es war ja nicht so, dass da keine Gefühle waren. Und also das heißt, du hast das alles über dich ergehen lassen? Ja, so. Du hast dich nicht gewehrt? Nee, und wenn sie mich nicht rausgeschmissen hätte, würde sie mich heute wahrscheinlich noch schlagen. So blöd es sich anhört. So blöd es sich anhört. Und es hört sich nicht nur blöd an, sondern es ist auch blöd, ne? Ja, im Endeffekt ja. Ich finde es völlig wurscht, ob ein Mann eine Frau schlägt oder eine Frau einen Mann schlägt. Beides ist gleichermaßen zu verurteilen. Und ich kann das gar nicht hören von wegen, ja, schwere Vergangenheit und das kann man alles erklären. Nein, irgendwann finde ich, ist Schluss. Viele Menschen haben eine schwere Vergangenheit und sie rasten nicht aus gegenüber den Menschen, die sie lieben oder angeblich lieben. Sie hat dich rausgeschmissen. Wie kam es dazu, Alter? Das ist total komisch, weil wir sind gerade erst 1 Monat, wir kennen uns seit 2 Jahren und am Anfang sahen wir uns nur das Wochenende, also wir haben uns über das Internet kennengelernt, aber das war trotzdem, das war alles sehr, sehr schön. Hm. Und nach 2 Jahren haben wir uns genau gesagt, okay, können wir zusammenziehen. Und dann sind wir zusammengezogen. Ja. Aber wirklich, da fing es erst richtig an, aber da hat es auch wirklich heftiger zugeschlagen. Und dann war es auf jeden Fall für ein Wochenende in Urlaub gefahren, obwohl wir finanziell schon an der Grenze waren. Dann ist sie zurückgekommen und in der Nacht, also da, die war auf einmal ganz anders und morgens, ich weiß nicht wieso, hat sie mich rausgeworfen. Hat sie echt gesagt, hau ab, ich will dich nicht mehr sehen. Und das war's. Ja. Und ihr habt euch dann danach nicht noch einmal gesehen oder gesprochen? Ich wollte, weil wir ja gerade zusammengezogen waren, meine Sachen holen. Ich hatte ja noch viele Privatsachen da. Mhm. Also da hatte Anwalt schon eingeschaltet, Schloss ausgetauscht. Also ich kam nicht mehr an meine Sachen. Ich habe bis heute noch nicht meine Sachen. Also ist schon alles ziemlich heftig abgelaufen. Du hast sie nicht noch einmal gesehen? Nee. Nee, auch nicht noch einmal am Telefon gesprochen? Doch, also sie hat mich schon mehrmals angerufen, dass ich sie in Ruhe lassen soll, weil sie hat mich öfters gesagt, angeblich wäre einer in der Garage gegangen. Also ich besitze kein Auto, also ich war von ihr vom Auto abhängig, also ich habe kein Auto. Hm. Und ich bin nie dahin gefahren. Du bist ja hingefahren? Nee, ich bin nie dahin gefahren. Ich bin, meine Schwester hat mich einmal hingefahren, hat zwar aber schon abgesprochen, da sollte ich dahin fahren, für Sachen zu holen, aber hat Schloss ausgetauscht, hat keiner die Tür aufgemacht. Aber sie wirft dir vor, dass du immer noch irgendwas unternimmst. Ja. Und daran ist aber nichts wahr. Nee, überhaupt nicht, in keinster Weise. Hast du denn versucht, sie dann nochmal oder mehrfach anzurufen? Nee, ich habe es komplett aufgegeben. Ich habe wirklich nach einem Monat habe ich der Polizei eingeschaltet und natürlich dann gesagt, also das schon alleine, weil sie mir die Sache nicht zurückgibt. Hm. Aber da kann die Polizei nichts machen, weil wir da gerade zusammengezogen. Jetzt steht das zivilrechtlich, jetzt steht das alles vor Gericht. Welche wichtigen Sachen hast du denn noch bei ihr? Oh, da sind viele Sachen noch von meiner Mutter, weil meine Mutter ist erst im Februar gestorben und ich habe erst viele Sachen gerade so rausgeholt und gerade in dem Monat, wo wir zusammengezogen sind, natürlich die Sachen aufgestellt und die hat noch so viele Sachen von mir, also ist unglaublich. Auch Dokumente, wichtige Sachen so aus deinem Leben? Also die hat Dokumente schon, wie von meinem, weil sie hatte mir gesagt, sie würde mir die Dokumente zurückgeben. Mhm. Aber sie hat schon, ich habe vor ein halbes Jahr ein neues Bett gekauft, da hat sie schon, die Rechnung von dem Bett hat sie schon verschwinden lassen, also ich werde auf vieles verzichten müssen. Also ich werde da wahrscheinlich nie was beweisen können, dass viele Sachen weg sind. Ja. War die Frau dir körperlich überlegen? Nee, gar nicht. Wenn ich gewollt hätte, hätte ich schon was machen können. Aber ich wollte nicht. Ich würde doch heute nicht noch mal. Hat sie dich denn einmal auch richtig verletzt? Ja, mehrmals. Schwer verletzt? Oder heftig verletzt? Was hat sie? Was für Verletzungen waren das? Also einmal das mit dem Würgen war schon ziemlich heftig. Also da habe ich wirklich auch eine ganze Woche lang sah man das auch. Und das hat auch richtig weh getan, weil da hatte ich wirklich am Hals richtig Schmerzen. Aber ich lass mich weiter erzählen, kurze Frage. Mich wundert es total, wenn mich jemand würgt, da würde ich mich auch wehren. Das Wetter ist doch menschlich, allzu menschlich. Ja, aber das liegt vielleicht auch an meiner Vorgeschichte. Also ich bin schon mein Leben lang depressiv. Und ich habe, das weiß sie auch. Und ich glaube auch, das hat sie auch, glaube ich, ein bisschen so ausgenutzt. Ja gut, aber dennoch, wie stelle ich mir das vor? Lagt ihr, während sie dich gewürgt hat, lagst du irgendwo? Ja, da waren wir gerade wirklich per Zufall auf dem Bett, aber wir waren beide angezogen, da sind wir gerade nach Hause gekommen. Okay, du lagst und sie hockte auf dir und würgte dich. Ja. Und da hast du, und dann hat sie irgendwann von dir losgelassen? Ich habe vom Sport her, ich habe jahrelang gerungen und dann habe ich mich weggedreht. Ich hab wirklich nie meine Hand erhoben, also nicht ein einziges Mal. Mhm. Also ich habe. Welche Verletzungen gab es noch? Ich habe vor 3,5 Jahren, seitdem bin ich gehbehindert, hatte ich einen Motorradunfall. Hm. Und da hat einmal die Türe vor meinen Fuß geknallt, dann habe ich wirklich, das war sehr heftig, da dachte ich, der Fuß wäre gebrochen gewesen. Hm. Du hast auch gerade gesagt, dass sie mit einem Messer mal auf dich zugegangen ist. Ja, aber da hat sie nichts gemacht. Also sie ist auf mich zugekommen, aber ich glaube, das sah man ihr auch an, sie wollte mir Angst machen. Ja. Aber dann hat sie mit dem Messer wirklich in der Matratze gestochen. Hat sie irgendwann nach diesen Attacken, ich gehe mal davon aus, dass sie nicht besoffen war, wenn das passiert ist? Nee, sie war meistens voll nüchtern. Ja, hat sie sich danach irgendwie geäußert? Hat sie sich entschuldigt, erklärt? Ja. Oft, wir hatten ja tolle Gespräche zusammen. Hm. Und wir haben, da hat sie sich auch groß entschuldigt, weil ich bin ja erst einen Monat mit ihr zusammengezogen. Hm. Aber trotz Entschuldigung ist es dann immer und immer wieder passiert. Ja. Kannst du so über den Daumen sagen, wie oft solche Übergriffe stattgefunden haben? Wie viel Mal? 10, 15? 15 Mal. Wie? 10, 15 Mal. 10, 15 Mal. Mhm. Was empfindest du heute für diese Frau? Ich liebte die Familie. Bitte? Also, ich liebte die Familie. Ich liebte die Familie? Ja, weil sie hat zwei Kinder. Ach, sie hat doch zwei Kinder noch. Hat sie das vor den Augen der Kinder gar noch getan bei dir? Sehr oft, ja. Sehr oft? Ja. Wie alt sind die Kinder? Also der eine ist 7 und der andere war 4. Das heißt, diese Frau hat dich täglich angegriffen vor den Augen ihrer eigenen Kinder? Ja. Meine Frage war, was empfindest du heute für diese Frau? Da hast du gesagt, ich liebte die Familie. Was meinst du? Meinst du die Kinder mit? Nein, ja auch, also ja auch, aber so die Situation, also ich fühlte mich wohl. Bei auch ihr? Mit ihr, wenn sie normal, ja, ich habe tolle Gespräche mit ihr geführt. Okay, Ich wiederhole meine Frage zum dritten Mal. Was empfindest du heute für diese Frau? Also lieben tue ich sie nicht, aber auch nicht hassen. Weil ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, ob ich zurückgehen würde. Ich, keine Ahnung. Ich bin etwas fassungslos, Alain, muss ich dir sagen. Wenn man so etwas erlebt hat, dann auch noch so relativ positiv über eine solche Person zu reden, ist mir schleierhaft. Ich hatte ungefähr die gleiche Vergangenheit wie Sie. Wenn man so eine schwere Vergangenheit gehabt hatte, dann weiß man, wie schwer es ist, im Kopf mit so etwas klarzukommen. Ja, aber weißt Und ich habe solche Ausraster verstanden. Ja, weißt du, ich habe sie verstanden. Das mag ja sein, dass man das versteht. Aber ich finde, dass man als Mutter vor allen Dingen, das macht den Fall ja noch viel brisanter für mich, dann verdammt nochmal auch die Pflicht hat, sich dann von außen professionelle Hilfe zu suchen, wenn man in sich spürt, dass da irgendetwas ist, worüber man nicht Herr wird. Das hat sie offensichtlich nicht getan, sondern doch, sie ist... Doch, wir sind zusammen nach ihrem Hausarzt gegangen. Und ja, hat auch vor dem Hausarzt hat sie zugegeben und alles und hat eine Therapie beantragt. Aber das dauert ja sehr, sehr lange. Was mich gewundert hatte, dass sie wirklich von heute auf morgen mich rausgeschmissen hatte. Mhm. Also das, ich verstehe es nicht. Mhm. Ja, offensichtlich bist du ihr nicht viel wert und offensichtlich interessiert sie sich überhaupt nicht für dich. Überhaupt nicht. Also, ist sie denn auch so gewalttätig ihren Kindern gegenüber? Nee. Wirklich nicht? Also nicht so heftig. Also sie ist eher so psychisch, wo man sagen wird, also da habe ich öfters eingegriffen, wo ich sagen würde, das reicht. Weil sie war sehr nervös, sie hat sich sehr schwer unter Kontrolle gehabt. Mhm. Aber sie hat nie eine Hand erhoben zu denen. Hm. Also wirklich, also da kann ich wirklich sagen. Was hast du denn jetzt für dich aus dieser Zeit, hast du daraus was gelernt? Du hast jetzt was Krasses erlebt. Hast du daraus was gelernt? Ich weiß es nicht, ob ich daraus was gelernt habe. Glaube ich nicht. Also schade. Schade, finde ich. Eigentlich, zumindest solltest du gelernt haben, dass du nicht mehr in eine solche Situation kommst und wie du entsprechend in einer solchen Situation dich verhalten solltest. Nämlich zu gehen. Das Vertrauen ist ziemlich kaputt. Ja, zu gehen. Ich habe da kein Verständnis für alle, dass man das hinnimmt, toleriert und nochmal hinnimmt und nochmal toleriert und es versucht einzuordnen und zu erklären. Habe ich nicht. Wirklich nicht. Und wenn die Kinder auch noch ins Spiel kommen, das finde ich ganz grauselig, die Vorstellung. Was ist das für eine Situation für kleine Kinder, wenn die sehen, dass ihre Mutter mit einem Messer auf ihren Freund zugeht? Oder ja, das war schon wirklich heftig. Also der Kleine, der hat auch wirklich geschrien. Mhm. Also das war schon für mich auch. Also da war schon eine sehr heftige Situation dabei. So, nun bist du sie los, sage ich mal so salopp. Und ich hoffe, dass sie sich auch nie wieder bei dir meldet. Denn ich bin nicht ganz sicher, ob du dann doch nicht vielleicht zurückkommen würdest, wie du es gerade auch schon angedeutet hast. Nee, das glaube ich jetzt nicht. Aber das Problem ist jetzt, sie hat wahrscheinlich noch alles vor ihr Recht. Mhm. Und darauf habe ich überhaupt keinen Bock. Tja, da musst du jetzt durch, ne? Ja. Leider Gottes. Mein Lieber, ich wünsche dir eine Frau demnächst, die nett mit dir umspringt. Ja, also vorläufig will ich überhaupt nichts von Frauen mehr. Ja. Also hat es doch eine Nachwirkung gehabt, das Ganze. Oh ja. Also, ich hoffe, dass diese Gerichtsverhandlungen nicht zu nervig für dich werden, dass du dann Recht bekommst und dass du irgendwie schon auch zur Ruhe erstmal kommst. Wünsche ich dir von ganzem Herzen. Alles klar. Mein Lieber, alles Gute, auf Wiederhören. Danke. Kann ich noch ein Autogramm von dir haben? Sehr gerne. Leg auf, wir rufen dich gleich nochmal an wegen der Anschrift. Alles klar, danke. Okay, tschüss. Alles Gute, tschö. Hier ist Mike. Mike ist 37. Guten Morgen. Morgen. Morgen. Um was geht's bei dir, Mike? Ich rufe an, ich war am Wochenende mal wieder im Swingerclub, in meinem Stammclub. Ah. Und habe da Frau kennengelernt. Aha. Du warst in deinem Stamm-Swingerclub? Ja. Wie oft gehst du da hin? Regelmäßig. Teilweise viermal im Monat. Also jedes Wochenende ungefähr? Ja. Ja. Wie lange schon? Seit ungefähr 7 Jahren. Seit 7 Jahren? Ja. Also ich bin eigentlich überzeugter Single. Mhm. Aber jetzt habe ich da am Samstag eine kennengelernt, die hat mir so den Kopf verdreht. Aber du bist seit 7 Jahren Single? Ja, schon ein bisschen länger. Noch länger? Ja. Und in all diesen 7 Jahren hat dir da keine Frau den Kopf verdreht, aber dieses Wochenende ja. Ja. Erzähl mal ein bisschen von ihr, wie sieht sie aus? Ja, die ist schätze ich mal 1,60 Meter groß. Ja. Dunkle Schulter, lange Haare. Wunderbar. Ist einfach eine kleine Traumfrau. Wie alt ist sie ungefähr? Die ist 22. Das ist auch ein Problem. Die ist schon ein bisschen jünger wie ich. Viel jünger, ja, klar. Und war sie alleine dort? Ja. Ja. War das jetzt nur so eine sexuelle Attraktion oder habt ihr auch ein bisschen geredet? Nee, wir haben auch geredet und alles, ja. Wie lange habt ihr geredet und wie lange habt ihr Sex gehabt miteinander? Ja, Sex, das war, mir war eine ganze Weile im Wohnmobil. Sagen wir 6 Stunden Sex und 10 Minuten geredet. Nee, schon ausgeglichen. Ausgeglichen? Ja. Aber du hast mit ihr auch Sex gehabt? Ja. Ja, das schon. Mhm. So, und du? Ja, jetzt, am Samstag habe ich es ja nicht angesprochen, weil ich habe auch übernachtet in dem Club mit ihr zusammen. Ach, das kann man da auch? Man kann übernachten in dem Club? Ja, weil ich Stammgast bin, machte da Ausnahme. Da gibt es da so ein paar Zimmer, wo die Stammgäste dann schlafen können? Genau, ja. Ach, das ist ja schräg. Und dann geht's gleich morgens nach dem Frühstück schon wieder los? Kann passieren, ja. Ja? Also, dann geht's zum Frühstücksbuffet schon nackig, oder wie? Ja, nackig läuft eigentlich niemand rum. Aber so leichter bekleidet? Leichter bekleidet, ja. Und man frühstückt da tatsächlich auch in den Clubräumen? Ja. Aha, habe ich auch noch nie gehört. Ja, okay, und dann? Ja, das ist halt das Problem. Die hat am Abend, wir haben uns lange unterhalten und Gespräche mit anderen mitgehört und so. Und das sind halt was, wo die hat anscheinend einen Sohn, wo 3 Jahre alt ist, ist aber kaum daheim. Ja. Hat Geschichte erzählt, dass sie Pferde hat und kennt sich mit Pferde gar nicht aus. Und wie? Sie ist halt eine verzwickte Geschichte irgendwie. Du glaubst also, dass sie dich irgendwie beschummelt? Ja, also. Ich habe das gerade nicht verstanden. Hat sie denn auch übernachtet in dem Club? Ja, ja. Mit dir zusammen? Mhm. Ach so, und ihr konntet euch dann im Frühstück noch mal ein bisschen ausgiebiger unterhalten? Nee, weil die hat noch weit genug geschlafen und ich bin schon bald gegangen. Ach so. Mhm. Das heißt, ihr habt euch nur abends unterhalten? Ja. Ja. Also bis morgens um 5 Uhr rum, 6 Uhr. Das war von Samstag auf Sonntag die Nacht? Ja. Und hast du Sonntag mit ihr mal, habt ihr Telefonnummern ausgetauscht? Nee, auch nicht. Ach so, auch nicht. Also ich sehe sie wohl am Samstag wieder. Aber ich bin eigentlich überzeugter Single, aber... Und du denkst, dass sie dir da irgendwelche Bären aufgebunden hat? Meine ich, ja, weil ich habe mit der Chefin vom Club dann morgens nur mich unterhalten und die hat auch gemeint, ja, die kommt ein bisschen komisch vor. Ach so. Dass sie da irgendwie dick aufgetragen hat, Pferde, ja. Und... Ja, aber weißt du, kann man denn nach so einer... Ich meine, jetzt im Klartext, das war ja eher eine Sexnacht. Kann man da großartig vom Verliebtsein reden? Kann man doch gar nicht. Man kann nicht unbedingt. Nee, man kann angefixt sein von einer Person, weil die vielleicht sehr sexy ist und charmant und so, aber mehr ist das ja noch nicht. Noch nicht, aber... Hast du ihr denn da schon irgendwelche Geständnisse gemacht? Ich hoffe nicht. Nee. Aber dieser Vorfall und dieses Mädel hat dich jetzt nach 7 Jahren ein bisschen aus der Bahn geworfen. Genau. Vorher hast du immer deine Sachen da gemacht und bist nach Hause gefahren und gut ist. Ja, es kommt, also wie gesagt, ich gang ja schon so lange in den Club und das sind so viele, wo ich da kenne, das sind Freundschaften, man geht mal Kaffee trinken. Ja. Und andere Sachen. Und es gibt auch Frauen da drinnen, mit denen, die kenne ich seit 7 Jahren, mit denen habe ich noch nie was gehabt, aber wir haben nachts stundenlange Gespräche. Ja. Und, aber gerade bei deiner einen, die kann ich nicht einschätzen, wie die ist. Die hat alles jetzt umgeworfen. Mhm. Wie heißt sie denn? Cheyenne. Cheyenne. Wenn es denn stimmt, ne? Wenn es stimmt, ja. Wenn es denn stimmt, Cheyenne. Und die ist in diesem Club noch nie aufgetaucht früher? Die war am vergangenen Mittwoch das erste Mal drin und am Wochenende das zweite Mal. Also so, niemand weiß etwas über die Frau. Über die ja, Jungfrau. Genau. Mhm. Ja, was machen wir jetzt? Da bin ich auch am Rätseln, ja. Ich mache mir schon das ganze Wochenende, also das ganze Sonntag und halb den Kopf und... Naja, ich wäre jetzt erstmal ein bisschen entspannt und würde denken, naja, war ein ganz gutes Erlebnis. Mhm. Und würde mal den nächsten Samstag... Habt ihr euch denn irgendwie so verabredet, dass sie wiederkommt nächsten Samstag? Nee, ich weiß, dass sie am Samstag wieder da ist. Das weißt du? Mhm. Hat sie gesagt? Hat sie gesagt, wenn es stimmt. Wenn es stimmt, genau. Ja, dann lass den Samstag mal auf dich zukommen. Mhm. Und wenn du wirklich an dieser Frau interessiert bist, dann geh doch mal privat so im Gespräch ein bisschen näher an sie ran und tausch mal Telefonnummern aus und triff dich mal außerhalb dieses Clubs. Dann bekommt das mal eine ganz andere Realität. Das ist ja wie so eine eigene Insel, wie so eine Käseglocke, so ein Club fernab des Alltags und der normalen Realität. Und dann taste dich ja mal so langsam vor. Oder was denkst du? Ja, so habe ich mir das eigentlich auch gedacht. Finde ich eigentlich normal. Oder verunsichert dich das grundsätzlich, dass du dich jetzt verliebt hast? Wolltest du dich gar nicht verlieben? Ich bin mir gar nicht sicher, ob das Liebe ist. Die verdreht mir halt so den Kopf und ich sage, ich bin schon so lange Single, ich habe mit sowas überhaupt nicht gerechnet. Sagen wir mal so, du bist begeistert von ihr. Ja. Ich glaube, von Verliebtsein kann man reden, wenn ihr euch mal ein paar Mal privat getroffen habt. Ja, genau. Die auch mal ein bisschen näher kennenlernst, was das so für ein Typ ist, von Mensch und wenn du ihr auch dann glauben kannst, was sie so privat macht und du nicht die Sorge hast, dass sie dich da irgendwie ja ein bisschen belügt. Ich gehe mal davon aus, dass sie sehr hübsch ist. Ja. Ja. Und das hat gleich Zoom gemacht, als du sie gesehen hast. Genau. Ich war gleich, ich bin um 9 Uhr rum angekommen im Club, hab die gesehen und da war es schon rum. Da war es schon, also abends um 9? Ja. Ja. Ich finde das total schräg, dass du seit 7 Jahren ins Swingerclub gehst alleine. Das heißt, du holst dir deinen ganzen Sex, deine ganzen Sexbedürfnisse, befriedigst du in diesem Club? Ja. Oder hast du nebenher auch noch irgendwie so andere Frauengeschichten am Laufen? Nee. Und da sind viele Viele Stammgäste, ja. Gäste, genau. Ja. Die erkennt man sich schon. Da kennt man sich schon gut, ja. Sind denn da viele einzelne Männer oder wie ist das Verhältnis? Ja, normalerweise ist Männerüberschuss. Ja? Gibt es dann keinen Kampf um die Mädels? Nee. Da hat man also sich wenn ein Mädel nein sagt, dann ist auch nein. Also es ist kein Muss für irgendwas. Ja. Man hört ja so, dass diese Swingerclubs je nach Ausstattung und Niveau relativ teuer sind für Männer, ne? Was zahlst du da pro Abend? Also normalerweise zahlt ein Single-Mann am Abend 100 Euro. Da ist aber alles dabei. Essen, Getränke, alles. Aber dennoch ist natürlich Stangengeld, wenn du es jedes Wochenende machst. Ja. Ne? Und ist das da in dem Club auch so, dass die Frauen umsonst reinkommen? Ja. Siehst du, das habe ich doch schon hier auch einige Mal gehört in der Sendung. Ist auch nicht so gerecht, ne, oder? Finde ich nicht in Ordnung, muss ich sagen. Oder? Findest du's? Ich weiß auch nicht. Ich habe daher noch nie Gedanken drüber gemacht. Siehst du. Ich bin also ganz empört darüber. Single-Dame kann man umsonst. Pärchen zahlt, glaube 50 Euro. Ja. Und Single-Männer zahlt 100. Ja, es liegt wahrscheinlich daran, dass es... Bloß, dass ich halt jetzt schon so lange Stammgast bin, zahle ich halt bloß noch 50 im Probesuch. Ach so, und wenn du dann übernachtest, was kostet das dann noch? Nix. Ja. Frühstück auch frei? Ja. Stelle ich mir auch schräg vor, dann frühstückt man dann morgens, Sonntagmorgen wenn man ausgepennt hat, um 11 oder so. Mhm. Und dann kann es durchaus passieren, dass man dann wieder auf die Liegewiese geht? Wenn dementsprechende Damen noch da sind, wo übernachtet, ja. Ja. Aber da sind ja dann nicht so viele da in der Regel, ne? Morgens. Eigentlich nicht. Nee. Also es sind auch bloß ganz, ganz wenige, wo da übernachtet dürfen. Nur Stammgäste, wo... Ja, ist ja auch nicht so üblich, ne? Im Singerclub. Ja. Also Mike, ich würde das Ganze jetzt auf mich zukommen lassen. Lass die schöne Cheyenne nächste Woche mal nochmal antanzen. Und dann triffst du dich privat mal mit der und ihr unterhaltet euch mal außerhalb des Clubs. Ja. Und dann wünsche ich viel Glück. Ja, danke. Das und sei vorsichtig, ne? Nicht, dass du da irgendwie in was Komisches reingehst. Ja, sowieso. Alles Gute, Mike. Ja, dir auch. Tschüss. Tschüss. Swingerclub mit Übernachtung. Helmut, 49, guten Morgen. Ja, hallo, guten Morgen. Hallo, Helmut. Um was geht's bei dir? Ja, bei mir geht's darum, ich liege jetzt schon seit 5 Monaten im Krankenhaus. Weswegen, was hast du? Ich bin am 14. Juli bin ich ins Krankenhaus gegangen, weil ich soll ja Hüftgelenk bekommen, ja? Ja. Ich habe eine Bitte. Ja? Könntest du den Ton vom Radio oder vom Fernseher abschalten? Ja, das kann ich machen. Irgendwas piepst da. Ja, das ist etwas laut. Ja. Ich rufe mein Krankenhauszimmer aus an. Ja, ja. So. Jetzt besser? Ja. Das weiß ich noch nicht, das merken wir jetzt beim Sprechen. Also wegen einer Hüfte bist du ins Krankenhaus gekommen? Genau. Wegen einer neuen Hüfte oder einer Hüftoperation? Ich wollte eine neue Hüfte bekommen. Ja, ja. Naja, und dann bin ich da am 14. Juli ins Krankenhaus. Mhm. Dann bin ich an denselben Tag noch operiert worden, weil die Voruntersuchungen, das wurde schon alles gemacht. Mhm. Und am 15. Juli, einen Tag später, nach der Operation, war ich schon bereits im Koma gelegen. Ach du. Die haben während der Operation haben die den MSRA-Keim neigebracht. Was haben die gemacht? Den MSRA-Keim, das ist ein Krankenhauskeim, ja. Und der ist ganz gefährlich eigentlich. Da sind auch schon Leute dran gestorben. Und der ist während der Operation? Er ist in meine Wunde reingekommen, das ganze Zeug. Dadurch hat sich das Ganze ist dann vereitert gewesen. Ich habe dann ein septisches Fieber gekriegt während der Operation und bin dann ins Koma gefallen. Also das geht dann ganz schnell, der Keim springt irgendwie über und sofort kommen die Reaktionen zustande. Ja, genau. Und dann habe ich, also das nennt sich dann septisches Fieber. Mhm. Also das heißt, da fällt die Lunge, Leber und fällt alles zusammen und man fällt ins Koma. Das heißt, du bist gar nicht mehr nach der Operation aufgewacht, sondern direkt von der Narkose ins Koma gefallen. Genau. Und wie lange lagst du dann im Koma? 9 Tage. 9 Tage. Dann bin ich aus dem Koma aufgewacht. Also ich im Uran habe ich erst einmal 2-3 Tage gebraucht, bis ich das Kurzzeitgedächtnis wieder, also das war weg. Das ja, du wusstest ja gar nicht, was mit dir geschehen war. Nee, überhaupt nicht. Mhm. Im Moment nicht. Aber die haben dir das dann erklärt? Ich habe mein Lebensgefährte nicht einmal mehr erkannt, gar nichts im Moment. Mhm. Naja gut, dann haben die mir erklärt, dass während der Operation irgendwas schiefgegangen wäre und dass ich da ein septisches Fieber bekommen habe und so weiter. Mhm. Mir hat es alles gar nichts weitergeholfen, weil ich da damit nichts anfangen konnte. Mhm. Ich habe nur gedacht, ich habe jetzt ein neues Hüftgelenk drin. Ja. Und dem war aber nicht so. Also ich habe in dem Moment noch gar keins drin gehabt. Das konnten sie noch gar nicht mal machen. Achso, die haben die Operation dann abgebrochen. Ja, genau. Ich bin ganz erstaunt, dass das so schnell geht mit diesem Keim. Ja, das habe ich auch nicht gewusst. Ich rufe jetzt vom Krankenhauszimmer aus und ich bin jetzt natürlich in ein anderes Krankenhaus dann verlegt worden später. Mhm. Morgen war ich das 25. Mal operiert. Das 25. Mal? 25 Mal. Innerhalb von einem halben Jahr? Von 5 Monaten, ja. An der Hüfte? Ja. Und warum so oft? Naja, wenn ich jetzt weiter auswählen darf, ich bin dann 3 Wochen später, hat der Krankenpfleger auf der Intensivstation in dem ersten Krankenhaus, hat er zu mir gesagt, du Helmut, haben die den Verband schon mal gewechselt? Habe ich gesagt, nö. Hm. Naja, dann hat der Pfleger das auf eigene Verantwortung gemacht, macht den Verband auf und aus den ganzen Drainagen, also aus den Schläuchen, die man in einer Narbe hat, ist überall das Eiter rausgelaufen. Du sag jetzt nochmal, nach wie vielen Tagen? Es war noch knapp 2,5 Wochen. Nach 2,5 Wochen haben die zum ersten Mal den Verband wieder aufgemacht. Der Krankenpfleger. Kein Arzt hat das veranlasst, nachdem das schon passiert war mit dir vorher. Ja, deswegen will ich, wenn ich einmal wieder hausen bin, die Klinik will ich verklungen. Auf jeden Fall lassen wir das jetzt einmal soweit. Hm. Dann hat der sofort einen Arzt angerufen im OB. Hm. Ich bin dann an denselben Tag das dritte Mal operiert worden in dem Krankenhaus. Bin dann wieder auf der Intensivstation aufgebracht. Hm. Und dann hat es geheißen, also dass eben in den Beinen, dass der MSRA-Keim drin ist, das haben die dann auch zugeben. Und da haben sich eben, deswegen hat sich da das Eiter gebildet. Und deshalb mussten sie mich jetzt noch einmal operieren und müssen aber gleich die Woche drauf das Bein wieder öffnen und müssen es wieder spülen. Also diese Operationen hatten nur den Sinn, das Eiter rauszunehmen. Genau. Also es ging nicht um diese eigentlich geplante Hüftoperation. Immer noch nicht. Die ist immer noch nicht, die hat immer noch nicht stattgefunden, bis heute nicht. Ich bekomme auch keine mehr jetzt nicht mehr. Auf jeden Fall ist es dann in der 4. Woche so weit gekommen, dann habe ich gesagt, mir tut inzwischen mein rechtes Bein mehr weh als das linke und das haben die mir nicht geglaubt. Weil die haben mir dann bei der 4. Operation in mein linkes Bein, also wo die Hüfte rein sollte, ein Hüftgelenk eingebaut aus Beton, das heißt Spacer nennt sich das. Und das ist belastbar bis 20 Kilo. Und dann haben die Ärzte zu mir gesagt, ich soll jetzt laufen mit dem Ding. Also mit so einem Gehbock. Achso, das heißt, das Hüftgelenk wurde doch eingebaut? Ja, nach 4 Wochen. Nach 4 Wochen. Aber aus Beton an. Also, na gut. Mhm. Das wollte ich jetzt eben ausholen. Und dann habe ich gesagt, ich kann aber nicht laufen, weil inzwischen mein rechtes Bein mehr wehtut als das linke. Mhm. Da haben die Ärzte zu mir gesagt, das gibt's nicht. Die haben das einfach nicht geglaubt. Mhm. Dann haben sie mich doch gerenscht. Und haben dann gesagt, na gut, wir haben jetzt im rechten Bein, haben wir inzwischen eine kleine, leichte Flüssigkeitsansammlung gefunden. Und das würden wir ganz gern nochmal operieren. Also es war immer noch in den ersten Krankenhaus, es war in der 4. Woche. Immer noch im ersten Krankenhaus. Und da sagt dann der Arzt zu mir, ich sage jetzt mal nicht meinen Hochnamen, da hat der Arzt zu mir gesagt, also Helmut, wir operieren jetzt das rechte Bein, gleichzeitig noch einmal mit dem linken, obwohl wir diese Operation an beiden Beinen noch nie durchgeführt haben. Sag mal, ich unterbreche mal eben. Spätestens, aber aller spätestens da, hättest du doch diesem Krankenhaus gegenüber so skeptisch sein müssen, dass du eigentlich dich hättest selbst entlassen lassen müssen. Das kam dann, noch ja. Gespräch. Das war am 13. August. Mhm. Da habe ich zu den Ort gesagt, jetzt will ich in ein anderes Krankenhaus. Ah ja, sehr richtig. Und an denselben Tag bin ich verlegt worden. In ein sehr bekanntes Krankenhaus. In ein bekanntes und gutes Krankenhaus. Sehr gut. So liege ich aber jetzt inzwischen seit 4 Monaten. Und hast du denn das Gefühl, dass du jetzt in diesem Krankenhaus da gut behandelt wirst? Sehr gut sogar. Sehr gut. Haben die dir das mal erklärt, was da vorgefallen ist und warum das vorgefallen ist? Ja, der Professor Zucker selber, also die kommen auch regelmäßig. Und ja, auf jeden Fall, ich bin am 13. August, bin ich in das Krankenhaus, wie ich jetzt, von denen, wo ich jetzt aus anrufe, von meinem Zimmer aus, bin ich dann, haben die sämtliche Untersuchungen mit mir noch gemacht. Mhm. Und am 14. August, am 13. bin ich hergefahren worden, die sämtlichen Untersuchungen gemacht worden. Am 14. August haben mich 4 Chefärzte, und zwar Assistenzärzte, 5,5 Stunden operiert. Wahnsinn. Wahnsinn. Dann bin ich auf der intensiv aufgewacht. Mhm. Noch, wenn ich das noch schnell sagen darf. Mhm. Dann kam der Arzt zu mir und sagt zu mir, er hat eine gute und eine schlechte Nachricht. Sag ich, was, das ist dann egal, hat er gesagt. Dann sagt er zu mir, die gute Nachricht ist, wir haben aus beiden Beinen von Knie auf bis zum Unterleib, also bis zum Dünndarm, das ganze Eide entfernt. Mhm. Das haben die in den anderen Krankenhaus gar nicht gewusst. Mhm. Und die schlechte Nachricht ist, ich werde wahrscheinlich nicht mehr gehen können. Ach du je. Ach du je. Jetzt sitze ich im Rollstuhl. Jetzt ist es im Rollstuhl. Also mein linkes Hüftgelenk kann man überhaupt nie mehr reinbauen. Das Bein ist kaputt. Mhm. Und das werde ich morgen jetzt noch einmal operiert, weil es ist durch den Keim, wächst das nicht mehr richtig zu. Dieses eine, was aus Beton oder? Nee, was ja, das ist wieder entfernt worden. Ja. Mein Gott. Das heißt, du bist eigentlich zu einer Routineoperation ins Krankenhaus gekommen? Ja, eigentlich 10 Tage dauert, ja. Und bist jetzt ein halbes Jahr und nach 25 Operationen und sitzt im Rollstuhl. Ja. Das ist ja ein ganz klarer Fall. Du hast es gerade ja angedeutet von ärztlichen Verschulden und ärztlichen Fehlern. Das ist ärztlicher Pfusch, meine Meinung. Das heißt, du wirst eine Klage angehen. Ja, weil noch dazu, ich habe jetzt ja, die letzte Woche habe ich mit der Krankenkasse telefoniert und die Krankenkasse ist selber gewisse Schritte einleitend. Mhm. Gegen diese Klinik. Und wer hat dir denn eigentlich diese Klinik, also dieses erste Krankenhaus, die das verschuldet haben, wer hat dir das empfohlen? War eigentlich niemand, ich selber, weil ich wohne bloß eigentlich 600 Meter davor entfernt. Ach so, ja, da sollte nicht immer zum nächsten gehen, ja. Das war eben ganz so einfach. Mhm. Mann, das tut mir aber leid. Da hast du aber eine Odyssee hinter dir. Naja, du kannst nicht gehen, das heißt, die Beine sind, beide Beine sind nicht mehr beweglich. Ja, die mussten halt durch das, dass sich der Keim voll ausgreift hat in die 4 Wochen, wo das Krankenhaus nicht gemerkt hat, ist das halt ins rechte Bein, ins gesunde Bein auf Deutsch zur Kabel rein. Ja. Und durch die Operation mussten wir die von beiden Seiten, man muss sich das vorstellen, der Knochen vom Knie auf bis zu der Hüfte rauf, das Kugelgelenk, wo in den Hüftbecken reingeht, beidseitig die beiden Knochen bis rauf entfernen. Also ich habe da überhaupt keine Knochen mehr drin. Ach, die Knochen sind ganz entfernt. Ich bin ganz entfernt. Beidseitig entfernt. Beidseitig entfernt. Und links, wo jetzt morgen noch einmal operiert wird, also das 25. Mal links, das Bein, wo ich jetzt hoffe, da ist jetzt ein Schwamm drin und der wird automatisch immer gespült, alle 2 Stunden mit so einem Desinfektionsmittel, das habe ich jetzt seit 3 Wochen dran hängen. Und hofft mir, dass mir jetzt das Bein zubringt, dass die Narbe zuwächst. Also, das heißt, der Keim ist ganz weg immer noch nicht? Der ist immer noch doof. Den bringt man nie mehr weg, im ganzen Leben nicht. Das heißt, wenn man das versucht, dann irgendwann wieder zu operieren, kann es immer wieder sein, dass der Keim in irgendeiner Ecken sich irgendwo versteckt hat. Sag mal, Helmut, das ist ja nun ein ganz, ganz heftiger Schicksalsschlag für dich. Ich habe heute schon wieder genug geheult. Ja, das wollte ich gerade fragen, wie du damit so seelisch umgehst. Naja, wir haben da im Krankenhaus, du gibst da schon so Seelsorge und so Zeug und halt Psychologen, und da hatte ich mich schon. Nur das nützt mir halt nicht recht viel. Ich muss bloß eins dazu sagen, ich habe seit knapp 2 Jahre lang eine Liebesgefährdin. Ich meine, ich bin geschieden, ich habe eine kleine Tochter noch mit 12. Ja. Die sehe ich regelmäßig. Ja. Und das ist auch Schieser. Die wohnt da in derselben Stadt wie ich. Hm. Und wir haben ein sehr gutes Verhältnis, also meine Ex-Frau und ich. Und wie ist das Verhältnis zu deiner Lebensgefährtin? Aber meine neue Lebensgefährtin jetzt, die ich habe, ja, die wohnt in derselben Straße, aber die hat jetzt bereits schon meine Wohnung für mich alles organisiert, dass, also, wenn ich heim kann, also, dass alles behindertengerecht ist. Das heißt, ein großes Glück, dass die Frau bei dir bleibt. Ja, und ich habe sogar, die haben mir sogar einen Treppenlifter schon besorgt, dass ich also die Treppen rauf und runter kann. Das ist ja toll, das ist ja wirklich toll. Das ist in allem ganzen Elend und im ganzen Leid ein großer Lichtblick, finde ich. Das ist das Einzige, China, dass definitiv, die definitiv mir hilft. Ja. Und dass sie mich trotzdem noch lieb hat, auch wenn ich jetzt eine Kondensation als Grippe haben kann. Mann, Helmut, das tut mir wirklich sehr leid. Das tut mir wirklich sehr leid. Ja, ich hoffe bloß, dass morgen jetzt die Operation gut geht. Ja, wann ist sie? Morgen früh. Morgen Nachmittag. So, Helmut, dann drücken wir dir wirklich die Daumen, dass das gut geht morgen. Und dass du endlich dann Weihnachten zu Hause sein kannst. Ja, das mich hätte ich eigentlich schon. Ja, genau. Und du hast gerade gesagt, du hast heute auch wieder mehrfach am Tag geheult, was man ja verstehen kann. Ich würde dir gerne anbieten, dass wir dich nochmal anrufen jetzt gleich. Wenn das schon, ja. Ja, da würde dich meine Mitarbeiterin, die Simone, anrufen. Mhm. Dafür legst du bitte auf und wir melden uns gleich nochmal. Und wir drücken die Daumen, dass es morgen gut geht und dass du dann endlich ein bisschen zur Ruhe kommst und nach Hause kommst. Ich mich jetzt schon lange haben. Das können wir mal klar. Alles Gute wünsche ich dir. Jo, danke. Tschüss. Tschüss. 0800 220 5050, unsere Telefonnummer. E-Mail-Adresse domian@wdr.de. Und hier ist der Paul. Und Paul ist 43. Guten Morgen, Paul. Morgen, Domian. Hallo, Paul. Weswegen rufst du mich an? Ich habe auf der einen Seite ziemlich große Angst um meine Freundin. Und auf der anderen Seite habe ich ziemlich große Wut auf meine Freundin. Was ist da los? Erzähl mal. Wie ja sicherlich schon ganz Deutschland weiß, ist Peter Paul Michalski auf der Flucht. Ja. Und meine Freundin ist die Ex-Freundin von Peter Paul Michalski. Ach du Gott. Ach du Gott. Und das habe ich am Freitag erst erfahren. Also ich gehe mal davon aus, dass man in ganz Deutschland Bescheid weiß, weil das so ein großer Fall ist. Ausgebrochen hier in Nordrhein-Westfalen. Heckhoff, der andere, ist gefasst worden. 2 Schwerverbrecher. Und Michalski ist noch frei. Deine Freundin ist die Ex-Freundin von Michalski. Ja. Wie lange liegt das zurück? Der Mann ist da schon. Das liegt über 20 Jahre zurück. Das ist in 1988 gewesen, wo sie mit ihm zusammen war. Ja. Er ist dann nach ihrer Beziehung in Jugendhaft gekommen, weil er das erste Mal einen Geldraub begangen hat. Mhm. Und dann ist er 93 in Hafturlaub gewesen und hat dort einen Mord begangen. Und in den 93er Jahren, an diesem Wochenende, wo er diesen Mord begangen hat, war er obendrein noch auf der Geburtstagsparty meiner Freundin. Und das alles habe ich erst am Freitag erfahren. Moment mal, der war auf der Geburtstagsparty deiner Freundin? Der war auf der Geburtstagsparty meiner Freundin und hat sich dann mit dem Mittäter damals verdünnisiert. Obwohl deine Freundin von ihm getrennt war? Obwohl sie war schon von ihm getrennt. Und warum hat sie ihn reingelassen? Ich weiß es nicht. War der da, als das geschehen war, kurzzeitig draußen? Der war kurzzeitig draußen. Die waren wohl für 2-3 Stunden weg und ist dann wohl nachher wiedergekommen. Und die beiden sollen wohl auch ziemlich dreckig gewesen sein und so. Und nein, ich meine, war er damals, das habe ich jetzt nicht verstanden, war er damals... Auf Hafturlaub. Auf Hafturlaub, genau so. Von dieser Jugendstrafe. Ja. Ja, und dann hat er diesen Mord begangen. Also ich habe... Auf der einen Seite bin ich etwas in Sicherheit, weil ich weiß, dass die Polizei schon seit 2 Tagen die Wohnung observiert, in der Stadt, in der meine Freundin wohnt. Mhm. Was das Schlimme ist für mich, dass ich auf der einen Seite überhaupt nicht damit klargekommen bin, was sie mir da alles erzählt hat. Das hat sie dir ja jetzt erst erzählt. Das hat sie mir jetzt erst erzählt. Wir kennen uns schon seit der Schulzeit und sind seit 6 Monaten zusammen gewesen. Mhm. Und als sie mir das am Freitag erzählt hat, ist das Schlimmste, was gewesen ist, sie hat einen Karton aus dem Keller geholt. Mhm. Und in diesem Karton waren alle die Briefe von ihm noch drin. Hast du sie gelesen? Die er an sie geschrieben hat. Nein, ich habe sie nicht gelesen, weil ich war einfach nur noch fertig mit der Welt. Also mir hat nur noch den den Boden unter den Füßen weggezogen. Ne? Verstehe. Und auf der einen Seite mache ich mir jetzt unheimliche Vorwürfe, dass ich jetzt ausgerechnet jetzt in dieser Nacht, wo er in der Nähe unserer Stadt vermutet wird, auf der anderen Seite weiß ich zwar, dass die Polizei vor der Tür schon seit 2 Tagen steht und nur darauf wartet, dass er da hinkommt. Und ich weiß einfach nicht, ich kenne einfach nicht ihre Beweggründe, warum sie überhaupt diese Briefe aufbewahrt hat und warum sie mir die dann auch noch obendrein gezeigt hat. Weißt du, ob sie in den letzten Jahren, während er... Nein, sie hat nie Kontakt mehr mit ihm gehabt. Sie hat immer gehofft, von dem Moment an, wo er 95 für immer weggeschlossen worden ist, dass das nie ans Tageslicht kommt. Mhm. Hat sie dir denn erklärt, ich komme nochmal auf diesen Geburtstag zurück, das ist ja auch schon sehr krass. Es ist einfach nur eine Party von mehreren Leuten gewesen, die alle sich miteinander kannten und er ist durch andere Bekannte mit eingeladen gewesen. War denn oder deine Freundin einfach, da einfach dahin gekommen? War deine Freundin da klar, dass er eigentlich da nur auf Haft Urlaub war? Weiß ich nicht. Weißt du nicht? Das weiß ich nicht. Wie hat sie das denn empfunden, als der dann da plötzlich aufgetaucht ist? Hat sie mir nichts zu gesagt. Mhm. Sie hat erstmal den ganzen Tag damit verbracht, mir zu erklären, was überhaupt los gewesen ist, weil sie es halt am Freitagmorgen erst erfahren hat, dass es ausgerechnet der ist, der in Aachen ausgebüxt ist. Wie lange waren die damals zusammen? Ich weiß es nicht, 1-2 Jahre vielleicht. Ja. Das ist ja nun ein extrem gewalttätiger und gefährlicher Mann. Er ist gefährlich und er ist vor allen Dingen dumm. Und das ist eine ganz gefährliche Mischung. Hat deine Freundin ein wenig erzählt über ihn, wie sie ihn damals empfunden hatten? Gut, das liegt lange her, aber trotzdem. Ja, und das ist ja genau das, was mich auch noch so obendrein fertig gemacht hat. Weil sie hat so gut von ihm erzählt. Sie hat gut von ihm erzählt? Ja. Heute noch? Ja, er wäre damals zu der Zeit ein netter Mensch gewesen. Und ich meine, das kann ja sogar sein, dass er sich in der Zeit ihr gegenüber gut verhalten hat. Ja. Man schaut ja nie in einen Menschen rein. Ja. Und sie war sehr jung und das kann ja alles durchaus sein. Ja. Wie steht sie denn heute zu diesem Mann? Sie hat Angst. Ja? Sie hat Angst, dass er auftaucht. Und das heißt, ich habe auch Angst. Ja. Aber auf der anderen Seite weiß ich einfach nicht mehr weiter. Also die Polizei ist informiert, die Polizei steht vor der Tür, also da hat er keine Chance, wenn er da auf. Er weiß auch nicht, in welcher Stadt sie wohnt nicht mehr in der Stadt, in der sie vorher gewohnt hat. Er hat also keine Ahnung, wo sie wohnt. Das heißt, die Polizei nimmt das schon so ernst, logischerweise. Dass sie ein Anlaufpunkt sein könnte, wo er hingeht. Ja. Sonst würde man das jetzt... Das nimmt sie ja auch an, das ist ja auch in den Medien heute gewesen, dass sie annehmen, dass er seine Kontakte abklopft. Genau. Es gibt soziale Kontakte, genau so wurde es heute genannt. Ja. Genau, genau. Und deswegen sind auch alle sozialen Kontakte heute unter Polizeischutz gestellt worden. Mach mir doch noch mal ein bisschen deutlicher, Paul. Du hast am Anfang gesagt, dass du auch zornig bist auf deine Freundin. Weil sie es mir bis heute nicht erklärt hat. Sie hat mich einfach nur beschimpft, weil ich natürlich auch Rat bei unseren Freunden gesucht habe. Und keiner von unseren Freunden hat darüber Bescheid gewusst. Und die Männer unter unseren Freunden sagen... Du hast richtig gehandelt. Ich wäre auch weggelaufen, weil ich bin von ihr weggegangen. Ich habe Freitag mit ihr Schluss gemacht dann anschließend. Ach so. Weil ich es einfach nicht mehr ertragen konnte. Wie? Weswegen hat sie dich beschimpft? Ja, dass ich unsere Freunde mit involviert habe. Was heißt involviert habe? Ja, weil ich eben halt irgendjemanden von unseren Freunden als allererstes angerufen habe und ihm die Geschichte erzählt habe und gesagt habe, ich weiß einfach nicht mehr weiter und ich weiß einfach nicht, was ich machen soll. Ne? Ach so, quasi, dass du das erzählt hast, dass sie mal mit ihm in Kontakt war oder dass sie mit ihm sogar zusammen war. Und darüber war sie sauer. Ja, dass ich überhaupt unsere Freunde involviert habe, ne? Und dass ich überhaupt darüber geredet habe und so. Aber das ist doch völlig normal, dass man darüber redet. Ich verstehe das gar nicht. Für sie nicht. Diese Trennung jetzt, wie hat sich die denn vollzogen? Ich bin am Freitag, nachdem sie diesen Karton noch ausgepackt hat und ich dann da mit zuschauen musste, mehr oder weniger, nur noch regungslos da gestanden, habe dann noch in der Küche eine Zigarette geraucht und habe dann meine Jacke gepackt und habe gesagt, ich kann das alles nicht und bin gegangen. Mhm. Wobei mir immer noch nicht so ganz klar ist, was den Zorn ausmacht, dass sie diese Briefe aufbewahrt hat. Ich verstehe das einfach nicht, warum sie diese Briefe so lange aufbewahrt hat. Und auch von Erinnerungen, sie hat von Erinnerungen gesprochen, sie spricht von Erinnerungen und von schönen Erinnerungen. Davon, dass das in diesem Dings alles ihr Leben ist. Ich verstehe einfach nicht, wie sie sagen kann, dass das ihr Leben ist. Mhm. Weil das sind in meinen Augen einfach Dokumente eines kaltblütigen Mörders. Mhm. So hat er sich dann herausgestellt. Ich finde das auch, muss ich da auch sagen, auch merkwürdig, dass seine Freundin, vor allen Dingen nachdem sie erfahren hat, was er hinterher dann angerichtet hat, dass sie dann diese ganzen Sachen nicht vernichtet hat. Angeblich hat sie nie gewusst, wo sich die Sachen befinden. Ja. Aber sie ist gerade frisch umgezogen und darum ist das genau das, was ich überhaupt nicht begreifen kann. Also dir fehlt eine klare Distanzierung zu ihrer Vergangenheit oder zu dem, vor allen Dingen zu diesem Mann und zu dieser Affäre. Ja, und weil sie mir einfach auch gar nicht erklären kann, warum hat sie das alles die ganzen Jahre aufbewahrt? Warum? Mhm. Welchen Beweggrund und warum öffnet sie dann auch noch diese ganzen Tatsachen, eröffnet sie ihrem Freund an dem Abend, an dem sie ihm gerade erklärt hat, was überhaupt, mit welche Verbindung überhaupt besteht mit diesem Menschen. Du hast gerade gesagt, dass du deine Partnerin, mit der du erst 6 Monate zusammen bist, aber dass du sie schon sehr, sehr lange kennst. Wir kennen uns aus Schulzeiten, aber ich habe über diese Geschichte nichts gewusst. Ich wusste nicht einmal, dass dieser Michalski aus unserer Gegend kommt. Ja, könnte mir auch vorstellen, dass man sich so überlegt, wenn man eine gute 6 Monate ist, vielleicht noch ein bisschen frisch. Aber eigentlich erzählt man sich da ja doch schon so seine Lebensgeschichte. Sie hat überhaupt gar nichts von dieser Verbindung mal erwähnt. Nein, weil sie natürlich logischerweise angenommen hat, dass der für immer weggeschlossen ist. Ja, trotzdem kann man das ja erzählen. Dann war ich damals mit jemandem zusammen, der hat das und das gemacht. War eine schlimme Sache für mich. Hat sie alles nicht gemacht. Vielleicht schämt sie sich ja auch. Hast du denn vielleicht irgendwo ganz, ganz latent in dir eine Vermutung oder irgendwie eine diffuse Sorge, dass da noch ein Gefühl ist von bei ihr für diesen Mann? Das kann ich nicht beantworten, das weiß ich nicht. Also ich glaube es nicht, aber es gibt für mich einfach keine Erklärung, warum das alles so lange her ist und was so schlimm ist, warum man das also mit sich rumträgt jahrelang und dann vor allen Dingen noch an diesem Tag, an dem alle Welt weiß, was da los ist und alle Welt Angst vor diesem Typen hat. Mhm. Und sie mir das dann auch noch alles erklärt, was da nun, welche Verbindungen gewesen sind. Und mir dann am Ende noch diesen Karton sozusagen offenbart und mit den Worten, das ist mein Leben. Das ist mein Leben, so hat sie es gesagt. Waren da noch andere Briefe drin oder nur ihr? Da waren noch andere Erinnerungen von anderen Männern bei, ja. Ja, das wäre vielleicht eine Erklärung, dass sie das aufbewahrt hat, weil sie ihre ganzen Lebensbriefe, die sie geschrieben hat oder bekommen hat, da aufbewahrt. Wahrscheinlich. Ja, mich mal gerade stutzig, dass, als ich gefragt habe, glaubst du, dass da vielleicht irgendwo noch ein tiefes, diffuses, irgendwo noch ein Gefühl ist, hast du gerade gesagt, ich weiß es nicht. Nein, das macht mich jetzt schon ein bisschen nachdenken. Aber ich kann es mir nicht erklären, ich glaube nicht. Eigentlich hätte jetzt ein ganz entschiedenes Nein kommen müssen. So, wie geht es jetzt weiter? Ich weiß es nicht, wie es weitergeht. Ich habe keine Antwort. Darum rufe ich dich an und darum würde ich auch gleich gerne mit deiner Psychologin reden, weil ich einfach nicht weiter weiß. Mhm. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Ja, also. Weil ich verhalte mich natürlich gegenüber ihr jetzt auch falsch. Also ich kann sie jetzt in dieser schweren Zeit natürlich nicht alleine stehen lassen, aber sie hat auch erstmal jetzt ganz klipp und klar gesagt, dass das, was ich da getan habe, ein großer Vertrauensmissbrauch gewesen ist und dass das halt nicht mit ihrem Dingen vereinbar ist. Pass auf, Paul, ich sag dir mal ganz spontan, ohne jetzt da eingehend drüber nachgedacht zu haben, ich kann deine spontane Reaktion verstehen. Ich kann auch verstehen, dass sie natürlich sagt, jetzt lässt du mich alleine, wo ich dich brauchte. Ich kann euch beide ganz gut verstehen. Wollen wir mal hoffen, dass dieser Verbrecher so schnell wie möglich geschnappt wird. Und dann solltet ihr beiden, wenn euch aneinander gelegen ist, wirklich mal in ganz großer Ruhe miteinander sprechen, vielleicht auch in Anwesenheit eines fachkundigen Menschen. Der das mal ein bisschen zusammenführt. Denn da sind ja viele Fragen offen von deiner Seite, die dich irritieren. Ja. Du hast es ja gerade beschrieben. Und von ihrer Seite wird jetzt auch einiges entstanden sein. Das hier im Rahmen einer Paarberatung oder so etwas, können wir gleich mal im Hintergrund mal überlegen, wie man das macht, dass ihr da zueinander kommt. Aber ich will nochmal sagen, also ich kann das schon in gewisser Weise nachvollziehen, dass du da erstmal sehr befremdet bist, sagen wir es so. Die Sendung ist rum. Wir rufen dich gleich nochmal an. Paul, du legst bitte auf. Ja, okay. Alles Gute. Dankeschön. Tschüss. Ciao. So, meine Lieben, das war's für heute. Wir sind morgen wieder da. 1 Uhr Radio 1 Live, 1 Uhr WDR.